clownesk. Ein akrobatischer Mummenschanz. Disclaimer: Dieser Text wurde unter Zuhilfenahme von menschlicher Intelligenz erstellt und berührt nur insofern das geistige Eigentum anderer, als dass jene menschliche Intelligenz Wissen von anderen Menschen aufgesogen hat, um daraus einen neuen Text zu generieren. Personen: Ein Clown, ein Narr. Set: Eine Bühne. Einziger Akt: Der Clown und der Narr treten auf und beäugen sich, ehe der Clown beginnt. Woher kommst du? Aus der Commedia dell'arte. Was? Commedia dell'arte. Und das glaube ich sofort, dass du aus einer Komödie stammst. Commedia dell'arte. Der Sender? Nein, der Kunst. Oh, meine Güte, du bist noch begrenzter, als du aussiehst. Während du sagst, dass ich begrenzt bin, zeigst du deine Begrenztheit mit jedem Atemzug. Hören wir mit diesen Beleidigungen doch mal kurz auf. Dann wärst du ein Narr. Aber gut, du bist keiner, sondern ein Clown. Was soll das denn heißen? Dass man als Clown eben nur ein Clown ist. Und als Narr ist man was Besseres? Natürlich! Wir waren hoch angesehene Spielmannsgesellen, um Könige und andere adelige Menschen zu belustigen. Clowns sind was für den Pöbel. Immerhin sind wir nicht ausgestorben. Mag jetzt nicht für deine Argumentation sprechen. Weil auch die Könige ausgestorben sind. In der modernen Demokratie braucht es halt den seichten Clown, der über seine Füße stolpert und dämlich klingt, wenn er redet. Wir Narren hingegen, wir waren so inspirierend unterwegs, dass wir ganze Geschlechter beeinflusst haben. Und seid am Ende ausgestorben. Ich sehe das recht einfach. Ich bin ein Clown und Heer. Und du magst mal wichtig gewesen sein. Aber Narren gibt es nicht mehr. Quod erat demonstrandum. Nur ein Clown glaubt einem Clown. Nur ein Narr glaubt an irgendetwas anderes als an das eigene Geschwätz. Dann sind wir schon zwei, die ihren Beruf verfehlt haben. Vielleicht wärst du besser ein Narr und ich ein Clown. Gott bewahre, dann wäre ich auf einmal schrecklich lustig. Und ich würde schrecklich aussehen und Kinder erschrecken. Nein, das traue ich dir nicht zu. Sieh dich an. Die kleinen Kinder würden lachen, wenn sie dich sehen. Und dich würden Könige hochkant rauswerfen und als Deppen ins Gefängnis schmeißen. So sind wir doch alle Kinder unserer Zeit. Auch deine Zeit wird ablaufen, mein lieber Clown. Fragt sich nur, wer dich ersetzen wird. Hoffentlich nicht diese Influencer. Die sind so gar nicht lustig. Bist du auch nicht? Na, ein klitzekleines bisschen schon, oder? Aber nur ein sehr klitzekleines bisschen. Dann bin ich ja beruhigt. Was für ein Glück. Ich nämlich auch. Indem sich beide beruhigt haben, alle ab.